Aus Anlass des Tages des Kampfes gegen die US-Imperialisten, 25. Juni, fanden am 23. Juni Zusammenkünfte der Massenorganisationen statt. An den Veranstaltungen auf den Erziehungsplätzen des Museums Sinton und der Ausstellungshalle für klassenmäßige Erziehung in der Gemeinde Susan beteiligten sich Funktionäre und Mitglieder des Jugendverbandes, des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft, des Frauenbundes und der betreffenden Bereiche. Auf den Veranstaltungen verurteilten die Redner die US-Imperialisten, die für die Eroberung der Jungen Republik in ihrer Anfangszeit im Juni 1950 einen Aggressionskrieg entfesselt und während des strategischen zeitweiligen Rückzuges in Sinton und Susan Massaker angerichtet hatten. Sie äußerten ihren Entschluss, sich zusammen mit der Volksarmee zum Kampf für den Schutz des Vaterlandes zu erheben, die Feinde auf der Erde völlig zu vernichten und sich für den Groll der Nation zu rächen, falls die US-Imperialisten die Lehre aus der Geschichte vergessen und wiederum einen Krieg auslösen. Auf den Zusammenkünften wurden Gedichte für die Rache rezitiert.